Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, dann müsst ihr diese Nummer hier wählen. 0800 5678 111 oder ihr faxt mir ganz einfach unter 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht, Sarah, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Sarah, was ist dein Thema? Bei mir geht es um geschminkte Männer. Ungeschminkte Männer? Ja. Das haben wir letzten Freitag losgetreten, das Thema. Genau, und leider seitdem nur Negatives bei euch gekommen darüber, finde ich. Nein! Aber die Frauen wollen das doch alle. Ja, schon. Also ich find's geil. Ja, also das haben die Frauen alle bisher gesagt. Eine hat, glaube ich, angerufen, die fand's nicht gut, und einen Fax habe ich vorgelesen. Ja, genau. Dann habe ich das andere leider nicht mitbekommen. Ah, ja. Ja, also deine Meinung zu geschminkten Männern ist, dass ich sie heiß finde. Ja, also eine Frau hat ja auch den Fax geschrieben, sie will einen Mann mit Bart neben sich im Bett liegen haben. Und ich wiederhole das nur nochmal, weil sie es so geschrieben hat, und keine Tunte. Ja, genau. Ist das zu böse ausgedrückt? Ich finde es halt nicht in Ordnung, weil halt Männer, die sie schminken, gleich in so eine Schublade gesteckt werden. Das sind auch keine Männer oder das sind gleich irgendwelche Tunten. Ja. Und ich finde es halt blöd, das ist nicht so. Hast du denn persönlich schon mal Erfahrungen gemacht mit Männern, die sie schminken? Ja, habe ich, ja. Also ich habe jetzt keine feste Beziehung, das ist eine Art offene Beziehung, die ich führe mit jemandem. Und ich fand es halt schon immer richtig, geil oder heiß, wenn Männer sich halt schminken. Ja, tut er das denn, dieser Bekannte? Ich habe ihn eigentlich dazu oder da drauf gebracht, Und wie schminkt er sich genau? Was macht er? Also das war mal so gewesen, also ich finde, der hat halt schon weichere Gesichtszüge und hat ganz tolle große grüne Augen. Mhm. Und da habe ich mir doch gedacht, das kann man doch auch ein bisschen noch mehr betonen, wenn man vielleicht die Augen mit ein bisschen Kajal umschminkt, ein bisschen umwandelt. Mhm. Dann habe ich ihm ein bisschen Lippenstift aufgetragen. Der hat es auch gar nicht gewehrt, er fand das mal ganz toll. Lippenstift auch? Welche Farbe? Rot war das, Roter Lippenstift. Ja, also jetzt nicht so knallig oder so, aber so ein bisschen. Das ist so ein bisschen Rocky Horror Picture Show, ne? Vielleicht kennst du das. Das wäre immer so ein Kultding vor vielen Jahren. Ja, kenne ich, ja. Aber finde ich nicht schlecht. Also ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch so Travestiekünstler und also ich finde es schon heiß. Also es sieht schon gut aus. Also ich bemerke, du hast jetzt zum dritten Mal das Wort heiß gesagt. Ja. Das hat auch eine sexuell-erotische Komponente für dich. Auf jeden Fall, das heißt, das macht dich an, wenn ein Mann geschminkt ist. Mhm, ja. So kann man dich auf Touren bringen. Also je mehr Schminke auflegt, Kletsche auflegt und je praller die Lippen geschminkt sind? So kann man das nicht sagen. Also ich meine jetzt nicht damit jemanden, der sich jetzt mit Make-up zukleistert, Puder und sowas, das muss nicht sein. Mhm. Nee, wenn man jetzt einfach ein bisschen seine Vorzüge hervorhebt, zum Beispiel die Augen ein bisschen betont, die Lippen, die Fingernägel vielleicht ein bisschen lackiert, so schwarz. Fingernägel auch? Ja. Sarah, ich muss dir sagen, ich bin froh, wenn ich dieses Gekletsche immer nach der Sendung runter waschen kann. Ja. Ich hätte da überhaupt keinen Bock drauf, im normalen Leben sowas zu machen. Aber ich meine, das ist eine Geschmackssache, ne? Ja, ist, klar. Natürlich. Wie weit geht's denn? Würdest du auch sagen, ich nehme einen Mann oder finde einen Mann erotisch, der auch mit einem Rock daherkommt? Das ist mir jetzt bis jetzt noch nicht passiert, dass mir jemand so da unter die Augen gekommen ist. Nee, keine Ahnung. Mhm. Also ich habe bis jetzt noch keinen kennengelernt, ja. Also keine Ahnung, ich wüsste jetzt nicht, wie ich reagiere. Also so ganz eindeutig sagst du aber auch nicht, nee, das wäre gar nichts für mich. Habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Ja, Moment, man muss ja alles dann bedenken. Ne? Wie weit geht's? Geht's bis zum Rock? Geht's bis zu den Pumps sogar? Dürfte er Pumps tragen? Nein, Quatsch, nein. Also ich sage jetzt mal so, das darf natürlich jetzt nicht zu sehr ins Weibliche hineingehen. Natürlich ist es auch weiblich, wenn sich ein Mann irgendwo schminkt oder es wird als weiblich abgetan, aber ich finde das gar nicht. Ein Kostümrock mit Armystiefeln. Nein, um Gottes Willen, nee, das müsste jetzt auch nicht sein, nein. Aber ich meine, es gibt ja auch bestimmte Rockgruppen oder Rockstars, Die schminken sich ja auch, ja. Ja, die dürfen das ja auch, ne? Seit ewigen Zeiten schon, ne? Ja. Kiss oder uralt Bands, ne? Ja. Die hochgeschminkt auf die Bühne gegangen ja, sind. Ja, aber ich finde auch diese, wie soll ich sagen, diese Glamrock-Zeit zum Beispiel, mhm. wo das dann so David Bowie-mäßig, ja, da hat das ja genau. dann auch ganz extrem gemacht. Genau, ja. David Bowie hat es auch. Ja, genau. Also ich finde das schon toll, auf jeden Fall. Sag mal, jetzt hast du deinen Bekannten, deinen Freund, deinen Lover, wie man das nennen mag, so ein bisschen animiert, das zu tun. Ja. Wie sind denn die Reaktionen, wenn ihr beide ausgeht? Wie reagieren die Freunde, die Männer vor allen Dingen auch darauf? Ja, die gucken blöd. Mhm. Und manchmal kommen auch Kommentare wie, was denn das für eine Tunte? Ne? Wie er halt schon gesagt die Vorurteile hat, ja. sind einfach da, ne? Ja. Oder dass man sagt, ja, das ist ein Schwuler oder so. Ne? Ja, doch, bestimmt. Also ich kenne auch, ich habe mal einen Freund gehabt, den wollte ich auch irgendwie dazu bringen, aber der hat ja gleich gesagt, nee, um Gottes Willen, ich bin noch nicht schwul und war ganz entsetzt. Da hat wohl gedacht, ich bin nicht mehr ganz dicht oder so, keine Ahnung. Ich glaube auch, dass die Vorurteile tief verwurzelt noch sind, aber es gibt vor allen Dingen in den größeren Städten ja schon immer wieder neue Aufbrüche, wo die Leute das machen, wo es auch gar nicht mehr so auffällt. Ja. Ne? Also ich kann mich so erinnern, die letzten Jahre habe ich hier in Köln mehrfach Jungs im Sommer mit einem Rock rumlaufen sehen. So Männerröcke. Ne? Mhm. Ja, da guckt man auch nicht mehr großartig hin. Ja. Wenn du natürlich in der Kleinstadt oder auf dem Dorf so gehst, dann bist dann du schon eher zum Gespött der Leute. Wir leben ja in Frankfurt. Also da geht's auch. Ja, da geht's auch, klar. Ja. Aber, nee, aber trotzdem, es ist ja jetzt nicht so, dass das dauernd oder jeden Abend macht, nur wenn wir das halt machen. Ich sag jetzt mal im Bekanntenkreis, wenn wir Freunde treffen, die haben bis jetzt noch nie irgendwas Böses gesagt, aber die gucken schon ein bisschen komisch. Wenn du dann mit deinem Freund in die Kiste steigst, ja. frage ich jetzt mal so ganz intim, muss er sich dann vorher nochmal ein bisschen aufschminken? Darf er sich auf keinen Fall duschen im Gesicht? Nein. Darf er sich nicht waschen? Also er muss geschminkt ins Bett gehen. Nein, das, also so ist es nicht. Es ist jetzt nicht eine Voraussetzung dafür, dass er mit mir schläft, dass er sich jetzt schminken soll. Aber ich muss schon sagen, ja, ich finde es dann besser. Also es hört nicht mehr an. Was ihr Mädels alles so wollt. Ja, wieso findest du das eigentlich so schlimm, wenn er sich schminkt? Nein, überhaupt nicht. Aber ich sag nur, für mich wäre es nichts. Ja. Nein, überhaupt nicht. Nein. Auf keinen Fall. Aber also, ich verspreche euch, dass ich nicht mit lackierten Fingern lege. Hier sitzt er. Ich würde mich etwas hemmen und mich ein bisschen irritieren für mich selbst. Ja. Gut. Also okay. Sarah, eine moderne, aufgeschlossene junge Frau aus Frankfurt, ja. Die auf Männer steht, die sich schminken. Ja, genau. Das war ihre Meinung. Danke für deinen Anruf. Ja, ich danke dir. Tschüss. Ciao. 0800 5678 111, meine Telefonnummer und meine Faxnummer 0800 5678 110. Nicole ist dran und Nicole ist 26 Jahre alt. Hallo. Hallo Nicole. Hallo. Hallo. Ja, dein Thema, Nicole. Ja, also bei mir geht es darum, um ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann. Jetzt habe ich es akustisch nicht richtig verstanden, nur was von einem verheirateten Mann. Ein Verhältnis oder was? Genau. Ein Verhältnis. Ein Verhältnis. Die Leitung ist so ein bisschen wackelig, deshalb. Du hast ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann. Genau. Der sich nicht schminkt. Nein, das schminkt sich nicht. Kurze Zwischenfrage, wie stehst du denn dazu? Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf Dauer so bleibt. Mit dem Schminken? Nein, mit dem Mann. Ach nein. Du meinst jetzt das Schminken? Ja, ich wollte ganz kurz dich dazu befragen, wie du dazu stehst, wenn... Also mich stört es nicht, überhaupt nicht. Ja. Ich finde es gut, wenn Männer auf ihr Äußeres achten. Ja. Bloß zu viel, muss nicht sein. Muss auch nicht zu aufgedonnert sein. Aber so ein bisschen würdest du auch sagen, ist okay für dich auch in Ordnung. Ja, ich finde es auch ist ja interessant, in Ordnung, dass wenn die zur Kosmetikerin gehen. Und ja, ist ja interessant, dass doch die meisten Frauen, zumindest die sich hier geäußert haben, sagen, wir finden das ganz gut. Aber jetzt wirklich zu deinem Thema. Also du hast ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann. Genau. Wie lange schon? Ja, also das wirklich, was zwischen uns läuft, ist erst seit etwas mehr als 3 Monaten. Mhm. Wie lange kennst du ihn schon? Ungefähr ein Jahr. Und ja, also verliebt habe ich mich schon länger in ihn. Mhm. Aber ich habe es eigentlich auch eine ganze Weile vermieden, dass es enger wird, weil ich einfach auch Angst davor hatte. Ich wusste von Anfang an, dass er verheiratet ist. Wo hast du ihn denn kennengelernt? In welchem Zusammenhang? Das war eigentlich eine Zufallsbekanntschaft, weil er ab und zu mal in das Lokal kam, wo ich des Öfteren verkehrt habe und dann halt eigentlich über gemeinsame Bekannte hat sich das so ergeben. Du hast keinen Freund sonst noch. Du bist eigentlich Single. Ich bin Single. Ja, eigentlich. Und bis seit 3 Monaten ist jetzt auch was gelaufen zwischen euch beiden. Genau. Die Frau weiß nichts davon, seine Nein. Frau? Mm-mm. Hat er Kinder? Ja, zwei. Zwei Kinder. Wie ist denn die Ehe von denen? Spricht er darüber? Hat er da was erzählt? Wenig. Also, ich weiß, dass er soweit eigentlich keine Probleme mit seiner Frau mhm. hat. Also, zumindest streiten sie nicht und also reden auch soweit über alles eigentlich. Mhm. Und aber es fehlt wohl was. Ja, und was fehlt? Der Sex? Ja, das weiß ich nicht so genau. Mhm. Und das habe ich eigentlich auch immer vermieden. Das wollte ich eigentlich auch gar nicht so genau wissen. Mhm. Obwohl es natürlich interessant wäre für dich, ne, um dass du die Beziehung, die er zu dir führt, besser einordnen kannst. Ja gut, ich bin mir ziemlich sicher, dass er gefühlsmäßig ganz, ganz stark an mir hängt. Bist du dir ganz sicher? Da bin ich mir ganz sicher. Wie oft seht ihr euch denn? Fast jeden Tag, fast soweit jeden Tag. Möglich ist, ja. Das besucht er dich dann? Kommt er bei dir vorbei? Ja, Und wie lange ist er dann bei dir, immer? Ja, also so einmal bis zweimal in der Woche, je nachdem wie es möglich ist, übernachtet er bei mir. Er übernachtet sogar bei dir? Und was, was erzählt er zu Hause? Er hat da keinen so einen großen Erklärungsbedarf, weil er viel arbeitet und... Naja, nun gut, aber die Frau wird doch fragen, wo hast du geschlafen? Ja gut, das hat er vorher auch schon öfters, dass er entweder in der Firma war und die ganze Nacht gearbeitet hat und... Ach so. Na höre mal, aber wenn das so ist, Entschuldigung, wenn der jeden Tag quasi bei dir ist und sogar noch ab und zu bei dir übernachtet, da ist aber ganz gravierend etwas nicht in Ordnung in der Ehe, würde ich mal so von außen sagen. Ja, so muss ich auch. Also wir telefonieren. Habt ihr viel Sex miteinander? Eigentlich nicht, nein. Eigentlich also nur wenn er bei mir übernachtet, ansonsten nicht. Und wenn er dann bei dir übernachtet und ihr habt Sex miteinander, ist das, würdest du sagen, ist das richtig toll? Geht die Post ab? Ja, auf jeden Fall. Das schon, ja. Und du meinst, er ist in dich auch verliebt? Ja. Hat er das mal gesagt? Ja. Hat gesagt, ich liebe dich sehr. Nicole, oder wie hat das? Ja, also er hat ein bisschen Schwierigkeiten, das auszudrücken, aber am Anfang hat er immer nur gesagt, ich mag dich, aber mittlerweile hat er einmal wirklich gesagt, ich liebe dich. Mhm. Ist die Situation, glaube ich, für dich natürlich bedrückend. Du hast da einen Mann, der kommt fast jeden Tag zu dir, der ist wiederum verheiratet, hat zwei Kinder. Wie sieht die Perspektive aus? Ne? Wie soll das weitergehen? Wie lange hältst du das aus, drittes Rad am Wagen zu sein, fünftes Rad am Wagen zu sein? Ja, das weiß ich nicht, wie lange ich das aushalte. Und das wird wahrscheinlich auch zu einem Problem irgendwann. Mhm. Also im Moment halte ich es noch einigermaßen aus. Ja. Es wird aber immer schwieriger mit der Zeit. Also ich finde schon, dass man in einer solchen Situation auch offen darüber reden sollte, oder du ihn auch offen befragen kannst, was ist da los in deiner Ehe? Warum... ist so etwas passiert wie mit uns? Das bedeutet ja, ist ja eigentlich ein Indiz, entweder ein Indiz, dass die Liebe, die Leidenschaft dahin ist in der Ehe. Eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre natürlich auch, dass er dich einfach als Betthäschen benutzt. Ne? Ja gut, das mit der Leidenschaft, also er hat mal sowas angedeutet, dass halt alles nicht mehr so ist. Aber eine große wichtige Frage ist natürlich, ob er seine Frau liebt. Und wie verbunden er sich der Frau fühlt und wie wichtig ihm die Familie ist. Oder ob das alles schon so in Distanz ist, dass er tatsächlich darüber nachdenkt, das alles zu verändern und vielleicht mit dir eine richtige, endgültige Beziehung anzufangen. Also ich glaube, er denkt schon darüber nach. Wir haben darüber auch schon gesprochen. Mhm. Nur kommen wir da einfach irgendwo auf keinen grünen Zweig, weil er halt einfach sagt, das, was er will und das, was er kann, das sind halt zwei verschiedene Sachen. Gut, aber du musst es aushalten, ne? Und es ist die Frage, wie lange du das so aushalten möchtest. Und ich finde schon, dass du dein gutes Recht hast, irgendwann zu sagen, pass auf, bei aller Liebe, ich kann so ein Leben nicht auf mehrere Jahre führen. Das geht vielleicht ein paar Monate oder ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr, aber irgendwann ist Schluss. Und das musst du ihm signalisieren und sagen. Und du musst vor allen Dingen auch bewirken, dass ihr viel darüber redet, über das Thema. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man gerne dann dieses Thema, weil es so unerquicklich ist, einfach ausklammert, wenn man zusammen ist, um es schön haben zu wollen. Ja klar, wir haben schon drüber geredet und ja, das war auch zwei Tage ganz arg schlimm für uns, weil wir in den zwei Tagen ziemlich viel geredet haben, gerade über das Thema und Lass es nicht zu lange mit dir machen, Nicole. Ich glaube, das ist für dich, für dein Gefühl auf eine längere Sichtweise, auf einen längeren Zeitraum betrachtet, einfach ganz schlecht ist. Das wird immer unangenehmer für dich werden. Na, das kann sein, aber ich möchte ihn halt auch nicht verlieren. Natürlich, und ich habe halt auch die Angst, wenn ich ihn zu sehr unter Druck setze. Klar, das ist genau die Schwierigkeit in dieser Situation. Du darfst ihn nicht zu sehr unter Druck setzen, aber du musst klar deine Bedürfnisse formulieren und ihm letztendlich auch klar machen, wo die Grenzen sind. Dieses kann man gar nicht theoretisch richtig formulieren. Ja. Das musst du für dich sehen und ihm auch richtig begreiflich machen. Aber das musst du auch machen, sonst hat er den Eindruck, naja gut, das kann ich so laufen lassen und lass es noch laufen und noch laufen. Mhm. Also, schwierige Sache, kann man gar nicht so richtig einen klaren Ratschlag geben. Mach das jetzt so und so und so. Ja, aber hab das so im Auge, wie ich es gerade auch sagte. Mhm. Alles Gute, liebe Nicole. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Sabrina, 17 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Na, Sabrina. Ja, wir kennen uns schon von gestern. Ich habe gestern schon mal angerufen. Ja. Und zwar geht's heute um ein ganz ernstes Thema, Domian. Ich habe vor circa einem Monat einen Türken kennengelernt. Mhm. 28 Jahre ist der alt. Mhm. Der hat sich mir gegenüber sehr lieb verhalten, muss ich immer sagen. Mhm. Der hat sich sehr um mich gekümmert. Also wir sind oft weggegangen. Hatten auch was miteinander. Zwar nicht bis zum endgültigen mhm. Punkt, also nicht bis zum Sex. Mhm. Aber wir hatten halt was miteinander. So vor ein paar Tagen ist er mit mir weggefahren. Ich dachte, wir gehen irgendwo was trinken. Mhm. Und er ist mit mir in einen Club gefahren. Ja. So, als ich in diesem Club saß mit ihm, habe ich halt mitbekommen, dass es sich um ein Bordell handelt. Mhm. Ja, und ein Freund von ihm erzählte mir dann, dass er Inhaber ist von diesem Club mhm. und dass er halt Zuhälter ist von diesen Mädchen, die da arbeiten. Mhm. So, der Schock saß natürlich tief, ne? Verständlicherweise. Ja, mhm. und vor 3 Tagen kam es so weit, dass er mir offen ins Gesicht gesagt hat, dass er Geld braucht mhm. und dass er deswegen möchte, dass ich für ihn anschaffen gehe. Er wüsste ja, dass ich gut wäre, weil er mich ja sozusagen getestet hat. Also jetzt ist doch richtig auch was abgegangen zwischen euch beiden. Ja, nicht bis zum Sex, aber schon... Also er kann es auf jeden Fall beurteilen. Ja, Oral-Sex. Wie bis nicht zum Sex? Also ein bisschen Sex schon, oder was? Ja, Oral-Sex. Na ja, gut, das ist auch schon das ist auch Sex. Also. Auch Sex, ja. Ja, klar. Also er kann sich ein Bild von dir machen, wie du drauf bist. Ja, und das ist halt das Schlimme daran, wo ich mich im Nachhinein ziemlich beschäme halt. Er setzt mich jetzt seit 3 Tagen massiv unter Druck, indem er mir halt sagt, dass er Geld braucht, dass er möchte, dass ich mhm. anschaffen gehe. Und ich natürlich gesagt habe direkt, ich würde sowas nicht machen. Mhm. Das bist du mir einfach nicht wert. Und daraufhin hat er dann gesagt, ja, wenn du das nicht machst, dann wird deine Mutter das Tageslicht nicht mehr erblicken. Und natürlich saß der Schock erstmal. Mhm. Ich habe halt seitdem nicht mehr geschlafen, gar nichts mehr. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, ja, was würdest du denn machen? Ich kann zur Polizei gehen, hör mal, ich bin minderjährig. Mhm. Du kannst mir eigentlich sozusagen gar nichts. Mhm. Und dann meinte er, wenn du zur Polizei gehst, du kommst noch nicht mal aus der Wache raus, du würdest unter der Erde landen, Mädchen, glaub mir. Er war halt auch kurz davor, das habe ich in seinen Augen gesehen, er fing an, mich anzuschreien. Mhm. Ich dachte, jeden Moment verprügelt er mich. Mhm. Und heute wollte er eigentlich hier hinkommen, mich abholen, um halt mit mir in einen Club zu fahren, wo er dann meinte, da wird dann der erste Freier halt auf mich warten. Und war er da? Nee, zum Glück nicht, Domian, zum Glück nicht. Ich mach echt toll, toll, toll, dass er bis jetzt nicht gekommen ist. Und ich hoffe auch vielleicht, dass er auch nicht mehr kommt. Aber ich habe halt tierische Angst, dass er seine Drohungen wahr macht. Ich könnte jetzt irgendwo anders hinfahren. Ich hätte mich heute verstecken können. Mensch, Sabrina, das ist ja wirklich, das ist ja eine hammerharte Sache, dass du mir das gestern nicht erzählt hast. Ich wundere mich überhaupt, dass du jetzt hier schon wieder in der Sendung bist. Dass du durchgekommen bist, das ist ja wie ein Lotto, die Wahrscheinlichkeit, wie ein Lotto gewinnen, zweimal hintereinander durchzukommen. Domian, ich glaube nicht an Gott, aber ich glaube, ich wollte es dir gestern auch schon erzählen, nur ich dachte, es passt halt nicht. Ja, es passt eigentlich nicht ins Thema, aber es ist ja viel, viel gravierender und ernster als das, was du mir gestern erzählt hast. Das war ja. Ich glaube, dass das aber vielleicht ein Zeichen ist, weil Domian, ich gucke deine Sendung jede Nacht und ich meine mit der Zeit. Ich meine, ich kenne mich nicht persönlich, aber mit der Zeit lernt man auch einen Menschen so übers Fernsehen kennen. Völlig richtig, aber ich bin wahnsinnig erstaunt, dass du es geschafft hast, heute wieder durchzukommen. Wie gesagt, es gibt Leute, die versuchen das ein Jahr oder so hier reinzukommen und es klappt nicht. Na egal, du bist da, es gibt halt Zufälle. Und Nein, ich bin völlig baff darüber. Es gibt nur wirklich, es ist auch gut jetzt, ich freue mich auch, dass du da bist und dass wir jetzt über dieses wirklich bedrückende Thema reden können. Aber es geht mir halt ziemlich mies, weil ich tierische Angst habe. Absolut verständlich, natürlich. Aber ich kann auch nicht zur Polizei gehen, weil ich habe keine Beweise, Domian. Ich kann viel sagen. Hältst du es denn für möglich? Er hat ja jetzt gemerkt, dass du brennst, dass du nicht so leicht zu haben bist, dass du das nicht machen möchtest. Hältst du es für möglich, dass er vielleicht von sich aus zurückgeht? Ist das ein Zeichen vielleicht, dass er heute Abend gar nicht vorbeigekommen ist? Das glaube ich nicht, Domian. Weil er verkehrt halt in Kreisen. Ich meine, ich habe keine Vorurteile gegen Türken, um Gottes Willen. Nur ich weiß, du kennst es bestimmt, die haben ihre Grüppchen da. Mhm. Er verkehrt also in Unterwelt, würde ich schon fast sagen. Aber meinst du nicht, dass ihm letztendlich auch daran gelegen sein muss, dass wenn er Frauen sich ranholt, dass die das auch einigermaßen freiwillig machen? Und nicht von Anfang an sich so dagegen wehren wie du? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich kenne mich da eben auch überhaupt nicht aus. Das Schlimme ist, Domian, wo er mir das gesagt hat, danach sagt er mir doch knallhart ins Gesicht, Schatz, du weißt doch, dass ich dich liebe. Domian, was ist das für ein Mensch? Ich verstehe es nicht. Also erstmal finde ich schon mal richtig glücklicherweise gut, dass du noch nichts gemacht hast. Dass du nicht dem Druck nachgegeben hast und zumindest schon mal einmal mit einem Freier was unternommen hast. Dann wärst du schon noch mehr drin. Jetzt, du bist ja immer noch draußen im Moment. Ja. Im Moment besteht das nur aus Drohung. Nur ist gut, aber es sind Drohungen da und du hast aber selbst noch nichts gemacht. Das ist ein ganz heikler Fall. Das ist von höchster Brisanz. Und ich möchte nicht, eigentlich möchte ich das jetzt nicht mit dir hier in aller Öffentlichkeit erörtern, was du tun sollst, um dich zu schützen. Ich schlage vor, dass wir dich gleich anrufen. Und du wirst erstmal mit einem Mitarbeiter von mir im Hintergrund dich unterhalten. Und da wir ab und an mit solchen Fällen konfrontiert sind, hoffe ich, dass wir dir so zumindest ein paar Tipps geben können, was du unternehmen solltest. Das wäre gut, weil im Moment weiß ich nicht weiter. Es ist sinnlos, das jetzt in der Öffentlichkeit zu besprechen. Wir wissen ja gar nicht, wer alles zuhört, der dich auch kennt oder und so weiter. Ne? Du legst auf, wir rufen dich wieder an. Ich hoffe von Herzen, dass wir eine Lösung finden werden oder dir ein bisschen helfen können und dass du wieder loskommst von dem. Ja, ich hoffe es auch. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich glaube, das wird mir auch nicht nochmal passieren. Sabrina, alles Gute, leg auf, wir rufen gleich wieder an. Dankeschön, okay. Ciao. Okay, tschüss. Tschüss. Ich muss mal ganz kurz meinen Mitarbeitern was sagen. So, jetzt machen wir weiter mit Ingrid. Und Ingrid ist 64 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, ja, guten Morgen. Hallo, Ingrid. Ich möchte zum Thema Liebe was fragen, sagen, erzählen. Ja. Und zwar, ich bin 42 Jahre verheiratet. 42 Jahre? 42 Jahre, habe zwei Kinder. Ja. Die erwachsen sind wahrscheinlich? Die schon 40 sind, ja. Ja. Und jetzt ist eigentlich in mein Leben eine Phase eingetreten, wo ich das erste Mal Zeit habe. Zeit für mich, Zeit über vieles nachzudenken. Warst du auch berufstätig noch in den letzten Jahren? Also nach der Wende voll, ja. Nach der Wende noch voll? Das wird sonst immer verkürzt. Ja. 12 Jahre Hausfrau. Und habe eigentlich die Hausarbeit immer nie recht gemacht. Also auch sehr sorgfältig, gewissenhaft und immer. Ja, und was hast du beruflich dann getan in den letzten Jahren? Da war ich bei früher Firma Pendacon war ich da noch als Lager. Als Lagerarbeiter. Lagerverwalter. Lagerverwalter, ja. Mhm. Okay, also jetzt hast du Ruhe, jetzt bist du in Pension. Ja. Ja. Und da kommt man so zu sich und kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen ans Nachdenken, kann ich mir gut vorstellen. Und dann kommt das Problem noch dazu, dass mein Mann jetzt auch Rentner ist und auch nicht zu Hause ist. Mhm. Und auch in deinem Alter ist ungefähr. Ja, der ist 4 Jahre älter. 4 Jahre älter, na gut. Mhm. Und jetzt mache ich mir eigentlich im Kopf das und entdecke vieles an ihm, was mir überhaupt nicht bewusst war. Jetzt erst? Ja. Was zum Beispiel? Er ist früh 4:30 auf Arbeit gegangen und kam um 17:30 zurück, 17:30 Uhr, und hat somit eigentlich am Haushalt oder überhaupt nichts zu tun gehabt. Ja. Wir haben uns praktisch bloß eine Abendbekanntschaft gehabt, wenn man so will. All die Jahre. Und er war auch oft 6 Wochen im Außendienst, also im Ausland. Und das Thema ist eigentlich das, dass mir der Liebe mit dem Sex geklappt hat vor der Ehe. Was ja jetzt ganz lange her ist, ne? Das ist sehr lange her. Da war das eigentlich mein zweiter fester Partner. Und bei dem ersten klappt es nicht. Und da habe ich gedacht, das kann es nicht sein. Und bei meinem Mann klappt es auf Anhieb. Und es lief eigentlich auch sehr gut, wozu ich eigentlich sagen müsste, dass der Sex von meinem Mann zu viel war für mich. Damals. Ja, und da sagt man sich ja nur, das reagiert sich ab, es legt sich mit der Zeit. Dann kam, nach einem halben Jahr kam eigentlich unsere, nach einem Jahr. Das erste Kind? Das erste Kind. Ja. Es war ein schwieriges Kind, weil es von jeden Abend von, wo mein Mann zur Tür reinkam, meistens 4 Stunden lang geschrien hat. Also ich war eigentlich überfordert, muss ich sagen. Und hatte demzufolge eigentlich auch wenig Lust am Sex. Das bedeutet, dass eigentlich schon direkt, nachdem das erste Kind da war, die Sexualität bei euch verebbte. Ja. Da war nicht mehr so viel los. Es war nur was los im Urlaub, wenn ich praktisch Zeit hatte. Ging das so die ganzen 42 Jahre? Das ging, ja, möchte ich sagen. Es waren mal wieder bessere Zeiten. Aber das war halt, ich kann mir das vorstellen, ihr habt beide sehr viel gearbeitet, du warst Hausfrau, du warst Mutter. Ja, mein Mann, der, bloß ich hatte dann keine Lust mehr, weil er sich wenig um mich bemühte. Also. Im Bett hatte ich immer das Gefühl, er ist für sich da, aber nicht für mich. Ah ja. Gab es denn überhaupt regelmäßige Sexualität auch in den letzten Jahren noch zwischen euch? Nein, in den letzten 10 Jahren überhaupt kein mehr. Überhaupt gar nicht mehr. Weil ich mich zurückgezogen habe und das nicht mehr wollte. Du hast du gerade gesagt, du bist 64 Jahre alt und bist im Ruhestand und kommst so ins Nachdenken. Ja, eben. Was kommt dir denn jetzt so hoch und was ist auch das Thema, weswegen du jetzt angerufen hast? Ja, ich habe es eigentlich schon etliche Mal angeschnitten, im Bekanntenkreis, Verwandtenkreis. Wollte ich mal wissen, warum eigentlich ein Mann, der vorgibt oder einen liebt, der müsste doch im Bett sich auch mal auf eine Frau einstellen können. Eigentlich schon, ja. Sollte sich zumindest Mühe geben. Höre ich daraus, dass du, was die Sexualität angeht in eurer Ehe, eigentlich abgrundtief unzufrieden bist? Ja. Ja, wenn 10 Jahre nichts gelaufen ist, kann das wohl auch jeder verstehen. Weil ich irgendwie sage mir, du hast eigentlich im Leben was verpasst. Also klar, in deinem Alter hat man natürlich auch noch Lust an Sexualität und Spaß und Gelüste. Würde ich denken, ja. Na klar. Und die Tatsache jetzt, wo man zur Ruhe gekommen ist. Da kann man sich eigentlich richtig schön machen. Also dann könnte das viel besser gehen. Hör mal, bist du denn sicher, dass er dir nicht fremdgegangen ist in den letzten 10 Jahren? Ja, würde ich fast sicher sein. Das heißt, ihr beide habt eure Sexualität, eure Sehnsüchte beide unterdrückt und weggeschoben innerlich. Nur mein Mann onaniert stark. Das macht er? Ja. Das kriegst du mit auch? Habe ich ihn schon erwischt, ja. Und sagt er dann irgendetwas oder schweigt man darüber? Ja, ihm ist es peinlich. Ihm ist es peinlich, ja. Hast du das denn in den letzten Jahren auch gemacht für dich? Also ich muss dir sagen, ich habe da ein Widerwillen dagegen. Auch wenn ein Mann sich onaniert. Ich würde das noch für richtig finden, wenn man ins Bordell geht. Ich weiß es nicht. Naja, also ich finde es gar nicht so schlimm. Es gibt ja Situationen im Leben, wo man keinen Partner hat. Und das ist doch eine Eigenliebe, das ist doch... Eigentlich. Ich glaube, das sind alte verkrustete Moralgrundsätze, Ingrid. Ich glaube, kann möglich sein, ja. Also, gebe ich dir fast recht. Aber das heißt im Klartext, du hast seit 10 Jahren auch keinen Orgasmus mehr gehabt. Nein, nein. Und nachts mal im Traum vielleicht. Im Traum, ja. So, jetzt sitzt du da, bist du unzufrieden. Liebst du deinen Mann eigentlich? Kann man das... Ich ja. Du ja. Ich behaupte auch, er, aber er ist einfach, findet mir den Weg, mal zum Arzt zu gehen und oder sich mal in eine Therapie zu geben, damit er, dann kann das lernen. Sag mal, hast du denn diese Unzufriedenheit, die du so stark empfindest, neuerdings, hast du ihm die mal so so erzählt und so klar geäußert, wie du es mir gerade erzählt hast? Doch, ich habe ihm das erzählt. Ich habe gesagt, ich kann doch nicht aus der Küche oder irgendwo herkommen, ins Bett steigen, noch Probleme im Kopf gehabt hat und nach 3 Minuten war es das. Ja, es gibt ja auch keine Umarmung mal. Das hast du ihm auch gesagt. Es gibt keine Umarmung. Und was hat er, wie hat er sich dann erklärt? Gar nicht. Weiß er, kapiert er überhaupt, wie unzufrieden du bist? Das weiß ich ihn selbst. Das kann ich mir gar nicht mehr richtig... Ich habe fast den Eindruck, Ingrid, dass du denen das noch nicht klar genug gesagt hast. Und nicht oft genug gesagt hast. Na, aber sag mal, jetzt muss ich mal ganz... Sind denn Männer wirklich so dumm? Manchmal sind Männer verdammt blöde, ja. Wirklich. Also ich würde sagen... Wenn in einer Ehe das mit dem Sex nicht klappt, würde ich zum größten Teil aus den Männern schieben, weil sie kein Einfühlungsvermögen haben. Ja, das würde ich, sehe ich ganz genauso. Denn ich muss dir ehrlich sagen, ich bin mal nach 25 Jahren, hatte ich mal die Fakten dicke. Ich musste mich irgendwann mal testen. Und da hatte ich auch einen Mann kennengelernt. Und ich muss sagen, dort war, hatte ich das Gefühl, dass der Mann sich mit mir und dem jetzt nicht beschäftigt. Gibt es denn jetzt bei dir so heimliche Gedanken nach dem Motto, na, wenn er, mein Ehemann, nicht mit mir, dann suche ich mir einen anderen oder gehe mal fremd? Also wenn ich den Rechten fände, würde ich es machen. Das würde ich deinem Mann mal sagen an deiner Stelle. Na, weißt du, ich bin... Vielleicht wacht er dann auf. Vielleicht ist er so verkrampft und so gehemmt mittlerweile. Ist sicher. Das hat sich ja so eingependelt bei euch all die Jahre. Da muss man natürlich jetzt auch richtig ran, um diese Krusten und Strukturen aufzubrechen. Vielleicht hilft mal so ein Hammersatz, wenn du ihm sagst, also pass mal auf, wenn das so weitergeht, dann ich hole mir einen anderen Mann, ich gehe fremd, ich möchte wieder schöne Sexualität erleben. Naja, so einfach ist das ja nicht. Nee, natürlich nicht. Also ich meine mal so als Warnung auch, um ihn mal vielleicht mal ein bisschen wach zu rütteln. Aber wie soll es weitergehen? Wenn er jetzt nicht wirklich wach zu rütteln ist, würdest du denn so weit gehen und dich sogar von deinem Mann trennen wollen? Na, ich weiß nicht, ob ein Mann überhaupt dann noch, wenn er das weiß, ich glaube, dann klopft sich beim Mann alles ab. Weiß ich nicht, vielleicht du bist ihm ja nun auch sehr wichtig und ich hoffe ja, dass er dich auch noch sehr liebt, wenn das auch eine andere Liebe ist als vor 42 Jahren. Er hat ja auch seine Bedürfnisse, wenn du sagst, er onaniert, das heißt, er hat ja auch eine sexuelle Lust. Ja, er hat einen sehr starken Libido, sowieso. So, und für ihn ist es doch auch viel schöner, eigentlich mit dir zu schlafen, als da alleine mit sich rumzumachen. Das weiß ich eben nicht, was ein Libido ist. Also meine Frage war gerade, wenn du ihn jetzt nicht aufgerüttelt bekommst, würdest du sogar überlegen, ihn zu verlassen? Ja, was soll ich dazu sagen, ich weiß es selbst nicht. Nach 42 Jahren, wir haben gerade die Reko hinter uns, wir haben alles neu eingerichtet. Naja, es ist natürlich ein sehr schwieriges Thema und das sagt man auch nicht so schnell, ne? Ich verlasse den dann. Das ist mir völlig klar. Also ich finde ja auch, dass ihr gemeinsam erstmal noch viel versuchen solltet, richtig wieder zueinander zu finden. Ist er denn so blockiert? Könntest du ihn denn zum Beispiel bewegen, mal nur für ein paar Mal zu einer Eheberatung zu gehen? Wart ihr? Und wurde da das Thema Sexualität angesprochen? Ja, aber sie war wieder abgeblockt worden. Aber hat der Eheberater das denn nicht ein bisschen angeschoben noch? Nein. Ja, eigentlich nicht. Ich möchte sagen, jeder drückt sich und umgeht das auf irgendeine Art und Weise. Wie oft wart ihr in der Eheberatung? Oh Gott, wie viele Sitzungen. Ich schätze mal, ich habe es dann abgeblockt, weil ich gedacht habe, das dreht sich um Kreis. Ich will das nicht mehr. Habe gesagt, ich gehe nicht mehr dahin. Das hört sich nicht gut an. Das hört sich wirklich nicht gut an. Also, ich kann von meiner Seite aus nur sagen, Ingrid, versuch es nochmal, indem du noch härter auftrittst und dann auch noch härtere Worte findest. Ihm das klarzumachen, was für ein Bedürfnis du hast und in welchem Risiko er sich auch befindet, nämlich dass du ihn vielleicht sogar verlassen könntest, wenn sich da nichts tut. Ja, bloß, ich muss mal sagen, warum ändert er sich denn nicht? Tja, also, das frage ich mich, das frage ich mich allerdings im Moment auch. Ich habe das Gefühl. Oder ja. wenn er dir sagt, dass er vielleicht überhaupt gar kein Interesse an dir sexuell mehr hat, dann wüsstest du, woran du bist. Ne? Wenn er das zumindest sagt. Ich würde sagen, er traut sich nicht mehr. Er merkt ja, dass ich abgeblockt habe. Weil ich nehme an, er kriegt sich nie unter Kontrolle. Und wenn du ihn ganz einfach mal nach allen Regeln der Kunst verführst? Das wirft er mir vor, dass ich das nie gemacht habe. Mach's doch mal. Kauf dir mal schicke. Ich glaube, das brauche ich gar nicht machen. Ich habe keinen Spaß dran. Da ist ja im Nu fertig. Also meinst du, wenn er sich dann drauf einlässt, dann geht das rein, raus, rapzapp und dann das war's dann? Das wird kommt meistens gar nicht so wie gleich zurück, ja. Ach so. So schnell geht's dann schon zu Ende? Ja. Das ist wirklich sehr schwierig. Also wenn ihr schon so oft in der Eheberatung wart und das auch nicht geklappt hat, dann bin ich jetzt auch am Ende meines Lateins und möchte auch gerne, dass du mit meinem Psychologen jetzt immer ein paar Worte redest. Weißt du, ich hätte eigentlich gedacht, dass er von sich aus mal zum Arzt geht und meine Therapie macht. Da gibt es ja Stopptechniken oder was weiß ich alles. Das kann ich ihn nie auch noch lernen, denn ich bin der Meinung, jeder muss für sich das tun. Sag mal, aber jetzt muss ich noch mal ganz klar nachfragen. Wenn es zur Sexualität kommt, kommt es gar nicht zum Geschlechtsverkehr, weil er vorher einen Samenerguss hat. Aber das ist auch eine Geschichte von vor 10 Jahren. Die letzten 10 Jahre ist gar nichts passiert. Ja. Und ich will mal sagen, es ist ja auch so, Streicheleinheiten gab es nie. Hört sich alles sehr schwierig an und überhaupt nicht gut, finde ich. Wer weiß, ob deine Unzufriedenheit sich nicht noch mehr steigert und du letztendlich vielleicht doch auf Distanz zu diesem Mann gehen wirst. Aber es ist so kompliziert, ich möchte gerne doch, dass du mit einem Fachmann nochmal redest, nämlich mit meinem Psychologen Ferdinand. Ja? Aber ja, weißt du, was ich dir noch sagen möchte? Dass ich das ganz toll finde, dass du als 64-jährige Frau dich mit diesem Schicksal nicht abfindest, sondern dass du sagst, ich habe auch Bedürfnisse und ich möchte das auch wieder erleben. Das finde ich sehr bemerkenswert. Es gibt sicher viele Menschen in deinem Alter, die dann sagen, na gut, es geht halt nicht mehr und Schluss aus, das war's. Naja, weißt du, Domian, ich lebe für die Gesundheit. Ich tue alles für die Gesundheit. Und letzten Endes ist das ja auch vom Körper eine kleine Erholungskur. Na klar, absolut, ja. Also ich wünsche, dass du deinen Weg gehen kannst. Von Herzen alles Gute, leg auf und wir rufen dich gleich wieder an. Danke dir, Domian. Ja. Tschüss. Weiterhin alles Gute. Dankeschön, tschüss. 1.36 Uhr und 46 Sekunden und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. Und 25 Sekunden Radio 1 Live ist hier das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt euch zu jedem Thema hier bei mir melden. Morgen haben wir wieder ein Schwerpunktthema und das Thema morgen heißt im Rausch passiert. Was ist euch alles schon im Alkoholrausch oder vielleicht im Drogenrausch passiert? An schlimmen Dingen oder vielleicht auch an witzigen oder skurrilen Sachen? Morgen Thema bei uns im Rausch passiert. Jetzt bin ich verbunden mit, jetzt muss ich mal in die Regie fragen, mit Robert bin ich verbunden und Robert ist 32 Jahre alt. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Hallo Robert. Ja. Weswegen hast du angerufen? Ein Punkt ist der, ich habe auf einem Business-Trip einen Mann kennengelernt. Ich selber bin 32, verheiratet, ja genauso, 2 Kinder. Und ja, wir haben uns im Hotel kennengelernt. Er war auf einer Business-Trip-Sache unterwegs. Also eine Geschäftsreise? Geschäftsreise, genau. Und ja, wir hatten da ein sehr angenehmes Gespräch. Ja. Ist dann mehr draus geworden. Wir waren im frequenten Telefonkontakt. Wir haben uns dann auch gegenseitig besucht. Es ist dann daraus mehr geworden. Also eine Freundschaft? Genau, ja, sogar mehr wie eine Freundschaft. Ja. Und jetzt ist halt das Problem, er kann eigentlich mit der Situation dahingehend nicht umgehen, genauso wenig wie ich, weil wir die erste Beziehung mit einem Mann eben. Ach so, es ist eine erotische sexuelle Beziehung auch geworden. Richtig, genau. Ach so, jetzt verstehe ich es. Und ihr beide Familienväter, beide eigentlich bisher heterosexuell gelebt? Genau. Vollkommen heterosexuell gelebt? Genau. Also du hattest nie eine Affäre irgendwas mit einem Mann oder mit einem Jungen früher mal, als du jünger warst? Vollkommen richtig, ja. Ja, hattest du auch nie dergleichen Fantasien? Es ist bei mir so ungefähr vor 3 Jahren, hatte ich das so eingestellt, dass man schon dann irgendwie so nach Männern gesehen hat, aber auch bloß unter dem Aspekt, mit denen besser über diverse Themen sprechen zu können. Und ja. Und ist das bei ihm ganz genauso, dass er auch früher nie Ambitionen diesbezüglich hatte? Nee, ganz genauso. Also ganz genau. Hat er auch keine Ambitionen dazu. Aber was für ein Zufall, dass ihr beiden euch gefunden habt. Ja, es ist, wenn man so will, es ist total verrückt. Also es ist eigentlich unglaublich. Ich stelle mir sehr schwer vor, wie man sich dann annähert, weil beide gehen ja davon aus, dass der andere denkt, ich bin heterosexuell, und man selbst von sich aus denkt auch, ich bin heterosexuell. Wie hat denn so diese Annäherung, wie hat die sich vollzogen, wenn man so die ersten Tabugrenzen überschritten hat? Ja, das ist eine ganz gute Frage, Domian. Und zwar ist es so passiert, dass wir eigentlich im Hotel uns nur deswegen angenähert haben, weil wir nebeneinander an der Bar gesessen hatten und praktisch ein ganz angenehmes Gespräch hatten, ganz belanglos. Und es hat sich im Rahmen des Gesprächs dann so ergeben, dass man auch erfahren hat, der eine ist verheiratet, ich selber eben auch. Und wir hatten dann miteinander telefoniert, und auch während des Telefonierens dann hat sich das so richtig rauskristallisiert, bis wir dann praktisch uns gegenseitig besucht haben, und dann ist es eben zu einem näheren. Aber das ist ja die Frage. Das ist jetzt die Frage. Wer hat den ersten Schritt gemacht und wie ist dieser erste Schritt passiert? Was ist da abgegangen? Man berührt sich ja nicht so einfach, auch wenn man sich nett findet oder wenn man den anderen als guten Freund betrachtet. Das war, wie man das so schön sagt, ob man daran glaubt oder nicht, Liebe auf den ersten Blick. Liebe auf den ersten Blick, als wir uns gegenseitig besucht haben. Es war irgendwie so eine Art Funkkontakt, und man war da nebeneinander gesessen und dann... Hast du, wer hat denn zum ersten Mal die Hand auf den anderen gelegt? Du oder er auf dich? Das war er. Das war er. Und wann war dir zum ersten Mal so wirklich auch bewusst, Mensch, das ist mehr als eine gute Freundschaft? Ja, genau, richtig. Nee, wann war dir das zum ersten Mal bewusst? Das war mir eigentlich bewusst, als wir zuvor miteinander gesprochen haben bei dem Besuch und er dann die Hand drauf auf meinen Knie gelegt hat. Ah, ja. Da ist es also praktisch irgendwie über uns gekommen. Das muss ja dann eine große, stelle ich mir so vor, eine große Erschütterung für dich auch gewesen sein, ne? Wenn man das dann empfindet, wenn man sowas vorher noch nicht empfunden hat. Einerseits hast du recht, andererseits war irgendwie so eine innere Annäherung bereits schon vollzogen, ja. Also ich hatte jetzt nichts dagegen, als er die Hand auf mein Knie gelegt hat, sondern es war im wahrsten Sinne des Wortes, so eine Art, Seelenverwandlung in diesem Sinne, ja. Wie hast du denn den ersten Sex empfunden mit diesem Mann, mit einem Mann? Ja, es war ganz einfach bombastisch, weil es ganz etwas anderes war. Zumal er auch in diverser Position ist, beruflicherseits, ich genauso, und man auch seinen Mann im Alltag steht. Diese Art von Sex, das war irgendwie ganz was anderes, weil eben die Vorgespräche, muss ich sagen, sind natürlich in einer Richtung gelaufen hinsichtlich Themen und auch im Verständnis zueinander, was man eigentlich aufgrund der Ehe, die wir beide führen, so nicht so besprechen können. Also bei den Frauen erlebt ihr das so nicht. Das ist richtig. So, jetzt sind ja 2 verheiratete Männer in wahrscheinlich guter beruflicher Position und haben nebenher eine heimliche Beziehung. Ich vermute, dass sie ganz geheim ist, ne? Ganz streng geheim. Ja. Wie lange läuft es jetzt schon, sagst du am Anfang? Ja, es sind jetzt dann annähernd 2 Monate. 2 Monate. Nun ist die Lage sehr verzwickt, ne? Du hast du gehst deiner Frau fremd. Es ist ja erstmal egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Und du bist verliebt in einen Mann zudem auch noch. Ja, das ist richtig. Dass wir klassifizieren das, also ich denke jetzt mal, diese Sicht, die du jetzt gerade geschildert hast, die ist so okay nach außen hin. Mhm. Aber zwischen uns jetzt, wir sehen es jetzt in der Richtung, dass wir sagen, Fremdgehen in dem Sinne ist es irgendwo nicht. Oh. Es ist also eine Feststellung, die jetzt mit Entschuldigung nichts zu tun hat. Aber Fremdgehen ist es in der Richtung nicht, weil irgendwie... das was ganz anderes ist, ein ganz anderer Bereich abdeckt. Richtig. Ja. Das also heißt das, dass ihr eigentlich den Plan habt, dieses so geheim als Nebenwelt weiterlaufen zu lassen? Tja, Domian, das ist genau die Frage oder den Finger in die Wunde gelegt, was tun sprach Zeus. Mhm. Sowas also praktisch in der Vergangenheit noch nie erlebt hat und man hat es eben jetzt erlebt und man will natürlich den Menschen, den nahestehendsten Menschen um sich herum nicht verletzen oder wehtun. Mhm. Das einerseits. Im Prinzip liebst du zwei Menschen im Moment. Du liebst deine Frau. Ja. Ist das so? Ja. Ja. Du hast eine enge Verbindung zu deiner Familie und du liebst diesen Mann. Ja. Und wahrscheinlich ist es bei ihm ganz genauso. So ist es. Ja, bei ihm kommt jetzt noch dazu, dass Kinder da sind und da ist es noch auch gegenüber den Kindern intensiviert. Ach, du hast keine Kinder? Nein. Ich dachte am Anfang, du hättest auch keine Kinder. Ach so, ja. Schwierig. Schwierig. Ja, auf die Dauer klingt das auch wieder, als wäre es alles hochproblematisch und es würde dramatisch enden irgendwann. Ja. Da gibt es wahrscheinlich wieder keine Ideallösung. Wie du es machst, ist es erstmal im ersten Moment schlimm. Ja. Das ist richtig. Du möchtest ihn nicht verlieren, du möchtest sie nicht verlieren, du möchtest ihr nicht wehtun, du möchtest ihm nicht wehtun und du möchtest beide haben. Ja. Würde deine Frau, ich frage es mal ganz unkonventionell um die Ecke, würde deine Frau dieses vielleicht sogar tolerieren, wenn sie es wüsste? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube eher nicht. Nein. Weil das wäre natürlich die optimale Lösung, ne? Wenn die Frauen Bescheid wüssten und wenn irgendwie so ein Modus gefunden würde, zu sagen, okay, das ist deren Nische von den Männern, und aber wir führen unser Leben normal weiter. Gibt es ja auch alles. Ja. Das wäre mit Sicherheit eine Ideallösung, wie du sagst. Mhm. Bloß seinerseits, weil die Erziehung bei seiner Frau mit eine Rolle spielt, die aus streng katholischem Haus kommt. Und bei meiner Frau ist es jetzt zwar nicht so, aber es ist halt ein rein klassistisches, ein rein konservatives Denken vorhanden. Ja. Ich glaube, dass ihr auf Dauer, oder auch dass du, wir beide unterhalten uns ja jetzt, dass du auf Dauer unglücklich werden wirst in dieser Konstellation, wie sie jetzt im Moment vorherrscht. Ja. Ich bin ganz sicher. Das sehe ich auch so. Mhm. Und dann ist die Frage, wie man, welches Modell man nimmt. Gehe ich zu ihm? Gehe ich zu ihr? Wage ich es anzusprechen und ihr den Vorschlag zu machen, lass uns eine Lösung für alle finden? Alles ist schwierig, ne? Das ist richtig. Es gibt keine Aussage, wo man sagt, ja genau, das ist es, so mache ich es und so wird alles gut. Das gibt es nicht. Ja, und vor allem, es gibt halt auch niemand im Umkreis, der dazu auch irgendwie einen Ratschlag geben könnte, aus dem einfachen Grund, weil so ein Feeling die wenigsten miterlebt haben, außer man hat wirklich jemanden, der sowas meinetwegen in einer homosexuellen Beziehung schon nachempfinden kann. Ja, und ich kann Gefühle ganz einfach bedeuten. Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass du halt aufgrund dessen, dass es geheim bleiben muss, auch einfach in der Zwangssituation bist, es eben überhaupt niemandem erzählen zu können, ne? Selbst wenn du. Das kommt noch dazu. Ja, natürlich, Das kommt noch dazu. Ich weiß nicht, Robert, was ihr machen sollt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Du musst irgendwann wahrscheinlich, läuft es darauf hinaus, dass du dich für den Menschen entscheiden wirst müssen, den du letztendlich doch am meisten liebst. Und das weißt nur du. Ja, genau. Tja. Wobei die Variante, die Frau mit einzubeziehen, warum soll man das nicht riskieren? Vielleicht, es gibt manchmal unkonventionelle Wege, wie Menschen zusammenleben und auch glücklich, ein Glück finden. Mhm. Warum sollte man das nicht auf jeden Fall auch noch versuchen? Aber das kannst du besser einschätzen, du kennst deine Frau besser. Das ist Ob das überhaupt eine kleinste Chance der Möglichkeit in sich birgt. Ja. Nein, das ist richtig. Mhm. Ja, das wäre genau zu überlegen und einzuschätzen, ja. Das Gespräch endet jetzt unbefriedigend, weil wir keine Lösung haben. Aber das ist klar eigentlich, ne? Das ist richtig. Es ist zumindest das Wichtigste, dass eine Art Verständnis mhm. oder dass so zumindest einmal so eine Kernproblematik mhm. in deiner Sendung mal zur Sprache gekommen mhm. ist. Und was meinst du, Robert, ich weiß es und ich ahne es auch, wie viele Männer und auch Frauen in so eine Situation sind, wie du es bist. Wie viele heterosexuelle Männer heimlich solche Verbindungen nebenher haben. Mhm. Oder auch Frauen lesbische Beziehungen. Ganz ja. sicher, ganz viele. Ja, ja, das denke ich auch. Du grüßt ganz herzlich deinen Freund von mir. Das mache ich. Und ich beglückwünsche euch auf jeden Fall für diese neue Entdeckung in eurem Leben und diese neuen Gefühle. Ja. Und viel Glück für eure Entscheidung, wie immer sie auch aussehen mag. Domian, ich danke dir recht schön und fürs Zuhören in deiner Sendung. Dankeschön, ja? Alles Gute. Okay, tschüss. Anke, 24 minus 2, 22. Hallo Anke. Hallo Domian. Anke. Ja. Zu welchem Thema? Ja, also ich habe ein problematisches Thema, und zwar wurde ich von meinem Bruder sexuell missbraucht. Mhm. Über viele Jahre. Wie alt warst du? In welchem Alter, in der Altersspanne? Ja, also es hat so mit 12, Anfang 13 angefangen, mhm. bis ich so 20 war. So lange? Ja, so lange. Wie alt ist der Bruder? Wie viel älter ist der? 3 Jahre älter. Nur 3 Jahre älter. Der ist 25. Ja, und das ist auch sehr hart. Wie kann das sein, dass das sich so lange hingezogen hat? Du warst ja schon eine erwachsene junge Frau. Ja, sicherlich. Aber da über die Jahre bin ich damit reingewachsen. Und da ich auch sehr von ihm bedroht worden bin, habe ich mir nicht jemanden anvertraut. Mhm. Und die Angst war halt groß. Ja. Wie sah dieser sexuelle Missbrauch aus? Was hat er mit dir gemacht? Ja, ich sag mal, vom Sexuellen her, alles was gibt. Mhm. Also hat dich zum Geschlechtsverkehr gezwungen, auch zu allen möglichen Varianten? Ja. Ja. Ja, da musste ich mich ihm hingeben, sag ich mal so jetzt. Und der hat einfach gemacht. Und wie oft kam das vor? Also, wie es angefangen hat, noch nicht so oft, weil er auch noch nicht so viel älter war, mhm. aber dann hinterher, wie ich dann so 15, 16 war und er dann auch immer weggehen konnte, kam es dann eigentlich fast jedes Wochenende auch vor, weil er dann auch sehr stark betrunken war, mhm. wie er dann älter wurde, so mhm. 18. Da wohntet ihr alle in einem Haushalt? Ja. Ihr bei euren Eltern? Ja. Gab es noch andere Geschwister? Ja, ich habe noch einen älteren Bruder. Hat der das auch mitbekommen? Nein, mhm. weil der ist 9 Jahre älter als ich. Mhm. Also ist mittlerweile, wird er jetzt 31 und mhm. der hatte halt andere Interessen, war auch mhm. natürlich immer weg, ne? Deine Mutter hat auch nichts mitbekommen oder dein Vater? Ich weiß es nicht. Aber du hast es ihnen nie gesagt? Nein. Während dieser Jahre? Nein, weil ich mich halt nicht getraut habe, weil ich von meinem Bruder so bedroht worden bin. Mhm. Wenn ich was sage, es glaubt ja eh keiner. Du hast es immer über dich ergehen lassen. Ja, ja, da wächst man mit rein. Ja, und hast in dieser Zeit, du warst ja da auch ein junges Mädchen und hättest dich ja eigentlich auch verlieben können oder so. Ist da bei dir privat auch irgendwas mit Jungs gelaufen in der Zeit? Nein. Ich weiß nicht, ich hatte nicht so das Interesse dran. Na klar, verständlich, ja. Da war ich immer so abgeneigt, ne? Mhm. Wenn dann mal. So, jetzt das Ganze liegt erst 2 Jahre zurück. Ja. Du bist jetzt 22 Jahre alt. Wie hat es dann und warum hat es aufgehört? Ja, ich habe dann, damals ich die Lehrstelle angefangen habe, jemanden da kennengelernt, von meiner jetzt besten Freundin, die Mutter. Mhm. Und da war ich dann, das war für mich dann so der Zufluchtspunkt gewesen. Mhm. Das hat sich so stark entwickelt, so eine gute Beziehung. Das ist so auch jetzt, wie meine Ersatzeltern sind. Mhm. Und sie für mich so auch wie eine Schwester geworden ist. Ja. Eigentlich so das Beste, was mir passieren konnte mhm. in der Zeit, mhm. Gott sei Dank. Mhm. Ja, und das habe ich denen aber auch dann erst vor 2, 2,5 Jahren, dann habe ich mich denen auch erst offenbart. Mhm. Aber die haben schon vorher mal irgendwas geahnt und gesagt, da ist irgendwas im Busch. Und durch diese Offenbarung haben die dir ein bisschen so Unterstützung gegeben, dass du dich von dem Bruder gelöst hast? Ja, sehr viel. Also ich sag mal, denen habe ich jetzt mein Leben, was ich jetzt führe, zu verdanken. Wohnst du jetzt immer noch zu Hause? Nein, ich bin vor 2 Jahren bist dann auch ausgezogen. Ja, mhm. aufgrund, also durch meine Freunde jetzt halt, ne, mhm. meine neue Familie. Wohnst du bei denen? Hast du nein, ich habe eine eigene Wohnung. Ja. Weiß denn heute inzwischen etwas deine Mutter oder dein Vater davon? Ja, ich habe es denen vor 1,5 Jahren ist das jetzt her, mhm. gesagt. Und wie haben die reagiert? Ja, wir haben die reagiert, eigentlich sehr negativ. Also meine Mutter hat gar nichts dazu gesagt. Wie, die war nicht entsetzt? Und gar nichts, nein. Die hat die Arme in sich verschränkt und saß dann einfach da und nichts gesagt. Mein Vater, der war so aufbrausend gewesen, also nicht mir gegenüber, sondern der hat nur gesagt, soll ich jetzt nach Hause fahren, mit der Brechstange über den Kopf hauen. Also da war er erst sehr positiv. Und dann kam auch eine Zeit, da war er dann mal wieder so ein bisschen im Zwiespalt. Aber jetzt habe ich zu ihm wenigstens ein bisschen Kontakt. Zu dem Vater? Ja, dass ich ihn zwischendurch mal sehe. Hast du denn den Eindruck, dass deine Mutter dir das gar nicht glaubt? Nein. Also ehrlich gesagt ist es für mich auch nicht mehr meine Mutter. Also die Mutter glaubt es dir nicht? Nein. Wie schlimm, ne? Ja, das ist... Aber der Vater glaubt es dir, meinst du? Ja, doch. Er hat mir gesagt, ich hatte mit ihm alleine gesprochen. Mhm. Und da hat er erst mal richtig seine Gefühle auf freien Lauf gelassen. Mhm. Also du fährst auch gar nicht mehr zum Besuch zu deinen Eltern? Nein, gar nicht mehr. Ich war schon 2 Jahre nicht mehr da. Und dein großer Bruder, weißt du das auch? Ja, aber der hat mich auch verstoßen. Der hat dich verstoßen? Ja, der will mit mir darüber gar nicht sprechen. Wie hat dein Vater das erzählt, wie dein Bruder, also der Täter, jetzt darauf reagiert hat, dass du das der Familie erzählt hast? Ja, also die haben wohl mit ihm gesprochen. Er hat natürlich gesagt, das stimmt alles nicht. Und für mich hat es den Anschein, als ob die jetzt da so Friede, Freude, Eierkuchen ihr Leben weiterleben. Hast du darüber nachgedacht oder dich auch mit deinen Freunden darüber beraten, ob du deinen Bruder anzeigst? Ich habe das schon gemacht. Du hast es schon gemacht? Ja, durch diese super Leute habe ich das geschafft. Und die ganze Sache läuft das so? Ja, die läuft jetzt schon 2 Jahre. Gab es auch schon eine Gerichtsverhandlung? Nein, noch nicht. Mhm. Das zieht sich sehr stark hier bei uns. Und jetzt war ich dann musste ich zu so einem Gespräch dann auch hin vom Gericht aus und jetzt warten wir halt. Das wird sehr schwer sein, ihm das nachzuweisen, ne? Ja, sicher. Das hat meine Anwältin auch gesagt. Aber ich denke einfach jetzt nur mal positiv, weil... Natürlich. Sag mal, der hat mir meine besten Jahre genommen. Ja, natürlich. Und ich möchte eigentlich jetzt einfach nur, dass er dafür, was er getan hat, seine Strafe bekommt. Und dass er das nicht eventuell auch mit anderen macht. Und ich weiß nicht. Hast du Angst vor der Gerichtsverhandlung, ihm vielleicht dann gegenüberzustehen? Ja, große Angst. Also das ist für mich, ich sag mal, ich bin mittlerweile ein bisschen stärker geworden. Aber es gibt trotzdem viele Zeiten, wo ich dann doch denke, so schaffe ich das alles und stehe ich das durch, weil ich auch früher schon oft an Selbstmord gedacht habe und auch. Aber sehr wichtig ist ja wohl für dich, das habe ich jetzt herausgehört, was du erzählt hast, dieser Halt, den du bei deinen Freunden gefunden hast, und bei der Frau vor allen Dingen. Ja, vor allen Dingen ihre Tochter. Und da ich da so einen sehr starken Bezug zu habe, dadurch, dass sie auch ein Kind hat und dass mein Patenkind geworden ist, das hilft mir alles so. Sag mal, Anke, ja, wenn man 5 Jahre das erlebt hat, was du erlebt hast, ist die eigene Sexualität, wie du es vorhin gerade auch angedeutet hast, erstmal völlig durcheinander, wenn nicht kaputt. Ja, sicher. Hast du denn jetzt in den letzten 2 Jahren selbst für dich etwas unternommen? Warst du bei einem Therapeuten? Ich habe Therapie, ich habe Gesprächstherapie, ich muss auch Medikamente nehmen gegen Depressionen, weil sonst schaffe ich das halt noch nicht so ganz. Könntest du dir vorstellen, dass du dich doch vielleicht irgendwann mal in einen Mann oder einen Jungen verliebst? Ja, doch, sicher. Ich war natürlich schon verliebt, auch mit dem Partner zusammen, aber das Sexualleben davon ging den Bach runter, weil ich dafür noch nicht so. Ach so, warst du mit einem Partner zusammen jetzt, nachdem du aus dem Elternhaus raus bist? Ja. In den letzten 2 Jahren? Ja. Aber es hat sexuell nicht geklappt? Nein, ich habe auch ehrlich gesagt nicht den Drang danach. Also von mir aus muss ich das nicht haben. Also ich habe schon, selbst wenn ich zum Frauenarzt muss, Probleme. Das ist sehr, sehr schlimm für mich. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch sehr, sehr schlimm ist und es einem das sehr weh tut, wenn die eigene Mutter einen im Stich lässt. Ne? Ja, sicherlich. Ich denke gerade mal, vor allen Dingen die Mütter müssten da sein. Und das ist sie nicht. Und das ist schon für mich traurig, dass ich mich dann auf andere sag ich mal, ja, verlassen muss. Bringt das denn nicht auch großen Konfliktstoff in die Ehe deiner Eltern, wenn dein Vater letztendlich zu dir steht und dir das glaubt und sie nicht? Doch, das denke ich schon. Mhm. Also ich weiß natürlich nicht, was da jetzt zu Hause abläuft, aber ich denke schon. Also das ist, ich merke das auch so am Verhalten von meinem Vater. Mhm. Wenn ich mit ihm alleine bin oder wir uns sehen, ist er anders, als wie wenn meine Mutter dabei ist. Ja. Und Anke, es ist die Sendung gleich zu Ende. Ja. Du hörst die Musik im Hintergrund. Ja. Ich habe mich gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Schön, ja, dass du durchgekommen bist. Ja, das hat mich auch sehr gefreut. Ich wünsche sehr, dass du dein Recht bekommst. Ja. Oder eine Genugtuung, dadurch, dass es ein gerechtes Urteil gibt. Ja. Und ich möchte dich noch ermutigen. Du hast so viel jetzt auch schon durchgemacht. Und die letzten 2 Jahre wahrscheinlich waren auch keine angenehme Zeit. Mhm. Halt weiter durch und mit dem Rückhalt von deinen Freunden wirst du es auch bestimmt schaffen und auch durch die Therapie und die Betreuung, die du hast. Okay. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Ja, ich danke dir, Domian. Tschüss, Anke. Tschüss. In der Technik heute Nacht Michael Jansen und morgen heißt unser Thema Im Rausch passiert. Was ist euch alles schon mal im Alkohol- oder Drogenrausch passiert? Ab 0 Uhr sind wir erreichbar unter der bekannten Nummer. Um 1 sind wir im Fernsehen und im Radio. Ich wünsche euch eine schöne und gute Nacht. Ciao.